Den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat auf 93,0 MHz. Hier geht's wie gewohnt weiter in der zweiten Stunde mit den Konzerttipps für die kommende Woche. Und eben gerade schon ein Song für eine Band, die am Dienstag spielt, am 25. März. Und zwar This Is The Kid, gerade eben zu hören gewesen mit ihrem schönen Track See Here. This Is The Kid ist das Projekt von einer Dame, die da heißt Katie Stables, kommt aus Bristol, wo viele, viele großartige Bands herkommen. Auch This Is The Kid ist eine ganz, ganz tolle Band. Die haben 2010 eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Wriggle Out The Restless. Ich weiß nicht, ob es inzwischen schon neueres Material gibt. Ich kenne nur diese eine Platte und die ist wirklich wundervoll mit großartigen Tracks drauf. War auch damals hier Album der Woche beim Sunday Service. Und endlich kommt sie nach Hamburg. This Is The Kid spielt im Nachtasyl am Dienstag, den 25.03. Und das Ganze natürlich auch hier dann Konzerttipp der Woche. Ein weiterer Track von This Is The Kid kommt hier mit Earthquake. Woo! das waren This Is The Kid mit ihrem Track Earthquake. Die Band aus Bristol spielt live in Hamburg am Dienstag, den 25. März im Nachtasyl. Das Ganze ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Am Dienstag ebenfalls ist Tio Tiardo mit Blixa Bargeld und einem Streichquartett zu Gast im Übel und Gefährlich. Dazu habe ich leider kein Soundbeispiel. Und dann eine kleine Absage, und zwar die Hamburger Band Hundreds sollte bei Michelle Records im Schaufenster spielen, um ihr neuestes Album vorzustellen. Das Konzert wurde abgesagt. Am Mittwoch dann, den 26.03. sind Mogwai zu Gast und spielen in der großen Freiheit 36 vom letzten Album Rave Tapes hier ihr Track Blue. Hour. So, muss ich den richtigen Track anwählen, dann kommt der auch, den ich hören wollte. Also hier Mogwai mit Blues Hour. Thank you. Das waren Mogwai mit ihrer Blues Hour, die Band aus Glasgow, zu Gast in Hamburg und zwar am Mittwoch, den 26. März in der Großen Freiheit 36. Am gleichen Tag ist Dylan zu Gast auf Kampnagel. Dylan ist eine Sängerin, die in Brasilien geboren wurde, die eigentlich bürgerlich Dominique Dylan de Bayonken heißt oder so ähnlich auf jeden Fall und Dylan aber sich nennt als Künstlerin. Sie ist aufgewachsen in Deutschland, in Köln und hat jetzt gerade eben ihr zweites Album veröffentlicht. The Unknown heißt das. Hiervon dann der Titeltrack zu hören. Das Ganze, wie gesagt, live am Mittwoch auf Kampnagel. With the water I fall over vertical drops, moving sand, plucking stones. Carving deep into you, eroding what we knew, craving shelter, finding hope. Under pressure we crack and recede into depths, far from where we began. The unknown. The Unknown, ein Track vom neuesten Album The Unknown, betitelt von Dylan. Die Dame könnt ihr live erleben. Am Donnerstag, den 27. März, spielt sie auf Kampnagel. Quatsch, am Mittwoch, den 26. März, auf Kampnagel. Ich war schon einen Tag zu weit. So, jetzt aber zu Donnerstag. Da ist Blauzun zu Gast. Blauzun ist ein Künstler, der kommt irgendwie aus Benelux, habe ich so im Hinterkopf. Auf jeden Fall hat eine neue Platte. Johannes Siegmund und die da heißt Promises of No Man's Land. Davon haben wir auch gleich den Titeltrack. Er ist live zu erleben am Donnerstag in der Prinzenbar. Ziemlich aufgepumpter Radio-Pop, der wahrscheinlich ziemlich erfolgreich ist. Das war Blauzum mit dem Track Promises of No Man's Land. Genau, das heißt auch das neueste Album des Künstlers aus Holland. Und er spielt live in der Prinzenbar und zwar am Donnerstag, den 27. März. Am gleichen Tag gibt es ein hoffentlich, ich schätze mal auf jeden Fall, ein sehr schönes Konzert von einem alten Bekannten, Vin Blanc White Wine. Das ist das neue Projekt von, wie heißt er noch gleich, Joe Hagee. Wer ist Joe Hagee nochmal? Joe Hagee ist Musiker von den 31 Knots und außerdem macht er natürlich auch mit bei Two Fawning. Er hat irgendwie gerade eine Auszeit mit seinen Bandprojekten und deshalb ein neues Projekt, ein Soloprojekt ins Leben gerufen, Vin Blanc-White Wine, also Weißwein auf zwei verschiedenen Sprachen sozusagen hier als Bandnamen. Und er spielt live in Astra Stube, hat gerade eine neue Platte veröffentlicht, die Tage in Every Way But One, davon der Track Make Do. Tell you if you send me some conditions, you Make Do, ein Track von Vin Blanc-White Wine. Make Do könnte auch ein bisschen das Motto des Albums gewesen sein, was Joe Hage hier aufgenommen hat. Er hatte gar keine Lust mehr auf irgendwelche großen Marketingkampagnen oder Plattenfilmgeschichten und einfach diese Platte irgendwie zu Hause, ja, in irgendwelcher Maniac-artigen Weise selbst aufgenommen und die Tracks einfach im Internet veröffentlicht und hatte ja gar nicht großartig vor, das auch irgendwie weiter zu promoten oder sowas, aber genau das hat den Nerv getroffen der Internet-Community. Die Leute fanden das ziemlich gut, haben das ziemlich viel wohl diskutiert, ausgetauscht etc. Jetzt ist ganz darauf richtig als CD erschienen. In Every Way But One heißt dieses Album und Joe Hage alias Vin Blanc-White Wine kennen wir alle, wie gesagt, von Bands wie Two Fawning oder den 31 Knot. Spielt dieses Album, dieses neue Werk dann in der Astra-Stube und zwar am Donnerstag, den 27.03. Auch von ihm noch ein Track, Okay, We Get It. Sometimes I know it hurts because Das sind also nochmal hier, wie hießen die? Vin Blanc, White Wine, Joe Hagee mit seinem neuen Projekt mit dem Titel Okay, We Get It. Ihr könnt ihn live erleben und zwar in der Astra-Stube. Da spielt er am Donnerstag, den 27. März. Am Freitag dann sind Peggy Sue, eine Band aus England, zu Gast im Haus 73. Dieser Club in diesem Kulturhaus nennt sich jetzt Kleiner Donner. Also nicht wundern, wenn ich jetzt ab und zu mal diesen Namen hier nenne. Peggy Sue haben gerade eben mit Choir of Echoes eine Platte veröffentlicht, wo einige gute Songs drauf sind. Zum Beispiel dieser hier, Just the Night. Das waren Peggy Sue mit ihrem Track Just the Night. Die Band spielt in Hamburg und zwar am Freitag, den 28. März im Kleinen Donner im Haus 73. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, nicht so viel Konzerte diese Woche, auch hiervon nochmal ein kleiner Track, damit ihr vielleicht euch nochmal drauf einstimmen könnt, wenn ihr dorthin gehen möchtet. Hier der Track Electric Light. And Electric Light, das waren Peggy Sue, eine Band aus Brighton. Die werden Tracks von ihrem neuesten dritten Album Choir of Echoes live vorstellen im Haus 73 im kleinen Donner und zwar am Freitag, den 28. März. Am gleichen Tag in der Prinzenbar spielen die New Desert Blues. Von der Band weiß ich nicht viel, außer dass sie gerade eben erst eine EP veröffentlicht haben, von der wir einen Track hören werden. Die EP Devil's Rope, Track heißt Zachary. Collecting coal in the pit while my father watches by. Ain't no god that sees me fit. I heard my fortune in the rhyme. Watch the winds that come and go. See the trees reach out to spring. Let the sun dry up the stream. See what harvesting will bring. Werden bestimmt die Taschenlampen oder Feuerzeuge zu angezündet, je nachdem, was ihr dabei haben werdet. Das war New Desert Blues, die Band live am Freitag, den 28.03. zu Gast in der Prinzenbar. Am gleichen Tag auch ein alter Bekannter und zwar zu Gast im Westwerk. Das ist Ted Milton mit seiner Band Blurred. Immer ein Besuch für ein gutes Konzert wert. Hier sein Track Plunge. All the world's brawlers are taking the plunge, but the plastic gangsters are on the run. In the far out recesses of what remains of your minds, oh, give me an A to float on, an E to float on, give me an A to float on. Sordid marches of Wells next to sea, the defrauded vicar of Stiffkey, night and day buzzed in the outback. Oh, give me an A to float on. Give me an A to float on. Give me an A to float on. Hating the unsung columns of look-alike shippers or infinity's notes in an embrace you are caught. Oh, give me an A to float on. Give me an A to float on. Give me an A to float on. Yes, I hear they've invented the wheel since you've been away from me. Yes, I hear they've invented the wheel since you've been away from me. They've invented the wheel since you've been away from me. Oh, give me an A to float on. Give me an A to float on. Give me an A to float on. Yes, I hear they've invented the wheel since you've been away from me. Yes, I hear they've invented the wheel since you've been away from me. Oh, give me an A to float on. Give me an A to float on. Give me an A to float on. Das waren Blurred, die Band um Ted Milton, gegründet 1979, glaube ich, irgendwo in England. Und eigentlich eine kleine Legende. Ihr könnt Blurred live erleben am Freitag, den 28. März im Westwerk. Eben war der Track Plunge zu hören. Ein letzten Konzert habe ich noch für diese Woche. Und zwar Joan as Policewoman spielt live in Hamburg. Und zwar im Übel und Gefährlich. Und das Ganze dann am Samstag, den 29. März. Hier kommt sie mit The Classic. Genauso heißt auch das neue Album von Joan as Policewoman. I am home in your arms and I feel like this is living. It's been a long rocky road I have run. Could it be that you're home? Feels like I made it, made road I have run. And it feels like I made it, made out with all I was hoping for. Could it be that you are the one, though? Could it be that you are the one, though? Could it be? Could it be that you are the one? Jonas Policewoman hörten wir mit The Classic. Sie spielt live am Samstag, den 29. März im Übel und Gefährlich. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Weiter geht's mit Next Stop Horizon, einer Band aus Schweden, die mit The Harbor, My Home, eine neue Platte veröffentlicht haben. Davon hier der Track Rain on Me. Talking, we go our own way. Out through the smoke, a little bird sails, and up above we see a water rising. Rain on me. My lips are getting dry now, and my heart wants to be free. And throw your flames at me to make me warm again. They say it's still time, some say we're alright, but don't take long, thanks.